5:05 haben wir es. Jetzt das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Simone Gutbellet. Hitradio FFH, die Nachrichten. Guten Abend. Noch schnell das Trikot überstülpen und die Fahne rausholen. In gut einer Stunde startet die deutsche Fußballnationalmannschaft in die Heim-EM. Zum Auftakt geht's in München gegen Schottland. Ein ganz besonderes Turnier, auch für Nationalspieler Toni Kroos. Ein Heimturnier ist nochmal spezieller, weil man natürlich irgendwie ein direktes Feedback quasi vor der Haustür bekommt von allen, egal im positiven oder negativen Fall. Und dementsprechend haben wir natürlich eine große Verantwortung für die Stimmung im Land in den nächsten Wochen. Auf der anderen Seite ist es auch natürlich eine große Ehre, weil ich glaube, das ist auch wichtig, dass man dieses Ereignis genießt, weil das ist immer eine gute Voraussetzung, dann auch gut zu spielen. Tausende Fußballfans verfolgen das Spiel auf der Fanmeile in Frankfurt. Mit dabei ist unser FFH-Reporter. Er hat sich bei den Fans mal umgehört. Wir haben so Bock. Wir freuen uns mega. Extrem. Wir fiebern schon die ganze Zeit darauf hin und können sich kaum erwarten, dass jetzt endlich losgeht heute. Gute Stimmung. Ich glaube, wir sind bereit. Die Männer sind heiß. Heim-EM muss ein guter Turnierstart direkt sein. Stell mal so ein 3-1 ist schon drin. Direkt ein Zeichen setzen am Anfang. Wir haben so Bock. Wir freuen uns seit Wochen nur auf diesen Moment. Die letzten Spiele haben gezeigt, wir kommen so langsam in Form. Wir sind eine Turniermannschaft und heute werden wir alles geben. Jetzt ist übrigens auch die Aufstellung da. Trainer Nagelsmann geht's ohne große Überraschungen an, nämlich mit derselben Startelf wie im Test gegen Griechenland. Wie erwartet steht Manuel Neuer im Tor. Im Sturm startet Kai Havertz. Er soll die 9-jährige Valeria im sächsischen Döbeln getötet haben. Nun ist ein 36-Jähriger in der tschechischen Hauptstadt Prag gefasst worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Laut Bild-Zeitung handelt es sich um den Ex-Freund von Valerias Mutter. Die 9-jährige war Anfang Juni auf dem Weg zur Schule verschwunden, ihre Leiche später im Wald entdeckt worden. 98% der Haushalte in Hessen sind mit schnellem 5G-Mobilfunk versorgt. Das sagt Digitalministerin Sinemus. Grund sei der vor 2,5 Jahren mit den großen Mobilfunkanbietern geschlossene Ausbaupakt. FFH-Reporter Peter Hartmann. 4000 Mobilfunkmasten sind in den letzten 1,5 Jahren neu errichtet oder modernisiert worden, so die Ministerin. Die Mobilfunk-Monitoring-Karte der Bundesnetzagentur, die zeigt allerdings, ja, im Rhein-Main-Ballungsraum, da gibt's eine Top-5G-Abdeckung, aber in Ost- und Nordhessen oder auch zwischen Rheingau und Taunus, vor allem in Wald- und Ackerflächen, gibt es noch viele 5G-Löcher. Die Netzbetreiber, die suchen auch weitere Standorte für Mobilfunkmasten. Auf einem neuen Portal kann man jetzt mögliche Grundstücke melden. Peter Hartmann, Wiesbaden. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Dani Steinitz. Liebe Autofahrer, Achtung bitte, auf der A5 Frankfurt-Kassel zwischen Frankfurt-Westhafen und Westkreuz Frankfurt sind Personen auf der Straße. Fahren Sie da in beiden Richtungen besonders vorsichtig. A3 Köln-Frankfurt zwischen Limburg-Süd und Bad Camberg ist eine Ölspur auf der Fahrbahn. Und A7 Hannover-Kassel zwischen Dreieck Drammetal und Hannover-Schmünden-Hedemünden nach einem Unfall nur ein Fahrstreifen frei. Die A661 noch Egelsbach-Oberursel zwischen Prongesheimer Dreieck und Frankfurt-Eckenheim. Ein kaputtes Fahrzeug im Kurvenbereich. Außerdem sind hier Personen auf der Straße. Fahren Sie besonders vorsichtig. FFH, das Wetter. Heute Abend ist es teils klar, teils kann es dann mal den einen oder anderen Regenspritzer geben. In der Nacht dann auch. Und morgen ist dann sogar mal ein Gewitter drin. Das Ganze kriegen wir bei bis zu 21 Grad.